Kundgabe 3241. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.9.1944. Mission der Diener, die das direkte Wort empfangen. Wenigen nur kann mein Wort direkt zugeleitet werden, weil nur wenige glauben, dass ich selbst mit den Menschen spreche und weil der Glaube unbedingt nötig ist, dass ich mich dem Menschen gegenüber äußern kann. Der Glaube an mein Wirken, an meine Allmacht und Liebe fehlt den Menschen. Und so kann ich mich ihnen auch nicht erkenntlich machen im Wort. Denn um mein Wort hören zu können, muss der Geist im Menschen lebendig sein. Dieser aber ist mein Anteil. Und also kann er sich nicht kundgeben im Wort, wo ich nicht anerkannt werde, wo der Glaube mangelt an mich. Doch die mein Wort hören, zu denen ich direkt sprechen kann, die benötige ich auf Erden, denn sie haben eine große Mission zu erfüllen. Sie sollen den Glauben an mich unter den Menschen neu erstehen lassen. Sie sollen den noch schwachen Glauben bestärken. Sie sollen mich verkünden, von meiner Liebe, Allmacht und Weisheit reden. Sie sollen mich den Menschen nahebringen und sie hinweisen auf das Wort, das sie selbst zu hören vermögen. Und also sollen sie reden an meiner Statt, wo meine Stimme nicht mehr vernommen wird. Ich selbst will durch sie reden, weil göttliches Wirken nicht anerkannt wird. Es aber dringend notwendig ist, dass die Menschen von meinem Willen unterrichtet werden, dass sie ermahnt werden zu einem Leben nach meiner Ordnung, dass ihnen die Gefahren vorgestellt werden, die ein Lebenswandel entgegen meiner Ordnung ihnen eintragen und dass ihnen ständig die Liebe gepredigt wird, auf dass sie die Ferne von mir verringern und also fähig werden, zu glauben und mein Wort selbst zu vernehmen. Die Zahl der Arbeiter in meinem Weinberg ist nicht groß, denn die Menschen suchen irdischen Lohn für ihren Dienst. Die aber in meinem Dienst stehen, müssen für geistigen Lohn arbeiten, und ein solcher Lohn reizet jenen nicht. Doch die wenigen, die mir dienen, empfangen weit mehr, als sie aufgeben, denn sie dienen einem Herrn, der über alle Schätze des Himmels und der Erde verfügt, der alles zu geben mächtig ist und der in seiner Liebe die Seinen überreich bedenket mit Gaben, die unvergänglich sind und an Herrlichkeit alles überstrahlen, was die Erde nur aufweisen kann. Die mir dienen wollen, können meiner Liebe gewiss sein. Und ich beweise ihnen diese meine Liebe, indem ich zu ihnen rede, wie ein Vater mit seinem Kind spricht, jedoch auch, wie es seiner Seele zuträglich ist. Denn nicht alle Menschen vermögen mein liebendes Wort zu ertragen, so ich meine ganze Liebefülle in dieses hineinlegen möchte. Nicht alle haben die Reife, dass sie mich tönend vernehmen könnten. Doch schon ihr Wille, mir zu dienen, befähigt sie, auch mein Wort zu erfassen, in welcher Form ich es auch auf sie übertrage. Mein Wort ist das Zeichen meiner Liebe. Mein Wort ist aber auch der Beweis meiner Allmacht für den, der noch schwach im Glauben daran ist. Denn ich, der euch Menschen unsichtbar ist, gebe mich kund durch mein Wort, das ewige Wahrheit ist und als solche auch erkannt wird, so wie ihr gläubig seid. Dem Ungläubigen aber will ich durch das Wort gleichfalls einen Beweis geben, indem ich Dinge voraussage, die sie erleben werden und also meine Wahrheit daran zu erkennen vermögen. Damit beweise ich ihnen auch meine Allmacht, weil das, was geschieht, nicht Menschen zu Wege bringen, sondern allein mein Werk ist und so nach vielen Menschen zum Glauben an mich verhelfen kann. Und darum weise ich meine Diener an, überall meiner Voraussagen Erwähnung zu tun, denn meine Liebe gilt denen, die unfähig oder schwach sind im Glauben, und um ihnen zu helfen, äußere ich mich offensichtlich nach vorheriger Ankündigung. Mein Wort zu hören ist eine Gnade, die ich denen zuwende, die sie empfangen wollen, die mich und mein Wort begehren voller Innigkeit und die sich demütig meinem Willen unterstellen. Durch die Gnade aber kann der Mensch reifen, so er sie wirksam werden lässet an sich. Und mein Wort ist das wirksamste Gnadenmittel. Denn wer mein Wort hat und danach lebt, dessen Seele muss ausreifen, schon auf Erden. Und darum sollt ihr dankbar sein, so ihr mich vernehmen dürfet durch einen Menschen, der mich zu sich sprechen lässet. Das heißt, der an mich glaubt, an mein Wirken, meine Liebe und Allmacht, und der darum horchet nach innen, was ich zu ihm rede. Ihr sollt nicht ihn hören, sondern mich in jedem Wort, das zu euch dringt. Ihr sollt die Gnade auf euch wirken lassen. Ihr sollt im Glauben erstarken und eure Mitmenschen zum Glauben zu bewegen suchen, indem ihr ihnen Kenntnis gebt von der Sorge des himmlischen Vaters zu seinen Kindern, die sich von ihm entfernt haben und seine Stimme nicht mehr zu hören vermögen. Meine Diener aber sollt ihr aufnehmen als meine Boten, die euch den Gruß ihres Herrn vermitteln wollen, die euch den Frieden bringen wollen, so wie ihr selbst guten Willens seid. Achtet ihrer Worte und ihr höret meine Stimme, befolget sie und ihr unterwerfet euch meinem Willen. Meine Diener aber segne ich und ich mache sie tauglich zur Arbeit in meinem Weinberg. Amen.